Ich geh nicht mehr ans Vorrat, wenn du mich anrufst bei Nacht. Bin deine Lügen leid, ich hab genug, du hast verkackt. Ist nicht das erste Mal, dass du mich belügst, sag, wem erzählst du das? Erinner mich zurück, wir beide waren mal Vibe. Hab gedacht, dass es für immer bleibt, da nur noch Streit. Hast du auch zu mir gemeint? Bist dich erinnern, wenn ich dir verzeih? No, no, no, no, du hast deine Chance gehabt. Meine Feelings für dich waren real. Warum tust du mir das an? Sag mir, ist das für dich alles nur ein Spiel? Ich geh nicht mehr ans Vorrat, wenn du mich anrufst bei Nacht. Bin deine Lügen leid, ich hab genug, du hast verkackt. Nein, ist nicht das erste Mal, dass du mich belügst, sag, wem erzählst du was? Auch nicht das letzte Mal. Deine Chance verspielt das mit uns, wär's da? Nein, ist nicht das erste Mal, dass du mich belügst, sag, wem erzählst du was? Auch nicht das letzte Mal. Deine Chance verspielt das mit uns, wär's da? Erinner mich zurück, wir beide waren mal Hype. Aber auch genauso schnell vorbei, wie es begann. Jeder von uns hat geweint. Nein, ruf mir nicht vor, du hast mir nicht gereicht. Weiß anders war, hab ich jeden Tag geliebt. Meine Feelings für dich waren real. Sag, warum tust du mir das an? Von dir weg, ich hab das alles nicht verdient. Ich geh nicht mehr ans Vorrat, wenn du mich anrufst bei Nacht. In deine Lügen leid, ich hab genug, du hast verkackt. Nein, ist nicht das erste Mal, dass du mich belügst, sag, wem erzählst du was? Auch nicht das letzte Mal, deine Chance verspielt das mit uns, wär's da? Nein, ist nicht das erste Mal, dass du mich belügst, sag, wem erzählst du was?